Laut lesen und lernen. Aua, das tut weh. Ich bin erkältet, meine Nase läuft. Ich fühle mich nicht gut. Mir geht es schlecht. Mir geht es gar nicht gut. Nimm eine Tablette. Essen Sie mehr Obst und trinken Sie weniger Alkohol.